81. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über die Dankbarkeit. Du beklagst dich, an einen Undankbaren geraten zu sein. Wenn dies das erste Mal ist, so magst du es deinem Glück oder deiner Vorsicht danken. Allein in diesem Fall kann die Vorsicht bloß engherzig machen, denn wenn du jene Gefahr vermeiden willst, so darfst du gar keine Wohltaten mehr erteilen, und so gehen diese, um nicht bei anderen verloren zu gehen, bei dir selbst verloren. Lieber mögen sie der Erwartung nicht entsprechen, als gar nicht erteilt werden. Man muss auch nach einer schlechten Ernte säen. Oft hat der reichliche Ertrag eines Jahres wieder eingebracht, was durch die anhaltende Unfruchtbarkeit eines ungünstigen Bodens verloren gegangen war. Was liegt daran, Undankbarkeit erfahren zu haben, wenn du nur einen Dankbaren findest? Niemand hat eine so sichere Hand im Wohltun, dass er nicht oft fehlschießen sollte. Mögen wir immer fehlen, wenn wir nur einmal treffen. Nach dem Schiffbruch wagt man sich aufs Neue in die See. Den Geldmäkler vertreibt ein zugrunde gerichteter Schuldner noch nicht vom Forum. Das Leben würde schnell in träger Untätigkeit erstarren, wenn man alles aufgeben müsste, was einmal misslang. Dich soll diese Erfahrung nur um so wohltätiger machen, denn wo der Erfolg ungewiss ist, da müssen die Versuche desto häufiger wiederholt werden, damit es einmal gelinge. Doch hierüber habe ich mich in meinen Büchern von den Wohltaten ausführlich genug ausgesprochen. Nähere Untersuchung verdient noch die Frage, welche ich dort, wie ich glaube, nicht genügend erörterte, ob der, welcher uns erst genützt, später geschadet hat, dadurch mit uns abgerechnet und uns von aller Schuld befreit habe? Du magst noch hinzufügen, der uns nachher weit mehr schadete, als er uns früher genützt hatte. Fragst du nach dem richtigen Urteil des strengen Richters, so wird er das eine von dem andern abziehen und sprechen, wenngleich die Beleidigung überwiegt, so ist doch den Wohltaten zuzulegen, was auf Seiten der Beleidigung Überschuss ist. Er hat zwar mehr geschadet, aber er hat früher genützt. Man nehme also auch Rücksicht auf die Zeit. Dass man auch zu fragen habe, wie gern jemand uns genützt und wie ungern er uns geschadet habe, ist zu klar, als dass ich daran erinnern müsste. Denn Wohltat und Beleidigung beruht nur auf der Gesinnung. Ich wollte eine Wohltat nicht gewähren, aber die Scham oder die Hartnäckigkeit des Bittenden oder eine eigennützige Hoffnung hat mich dazu vermocht. Zu derselben Gesinnung bleibt man also verpflichtet, mit welcher gegeben worden, nicht die Größe der Wohltat, sondern der Wille, aus welchem sie hervorging, ist zu erwägen. Sehen wir nun von allen Vermutungen ab, jene Wohltat war eine wirkliche, und diese Beleidigung, welche größer ist als jene Wohltat, gleichfalls eine wirkliche. Der Gutdenkende wird nun beide so gegeneinander rechnen, dass er selbst dabei zu kurz kommt. Er wird der Wohltat zulegen, was er von der Beleidigung abzieht. Ein anderer, noch gelinderer Richter dergleichen ich lieber seyn wollte, wird die beleidigung ganz vergessen und nur der wohlthat gedenken. Aber der Gerechtigkeit kommt es zu, jedem nach Verdienst zu vergelten und dem Wohlthäter Dankbarkeit, dem Beleidiger Gleiches oder wenigstens schlechten Dank zu erweisen. Dies mag wahr sein, wenn Wohlthäter und Beleidiger verschiedene Personen sind, denn wenn dies nicht ist, so wird durch die Wohltat die Kraft der Beleidigung aufgehoben. Soll man schon verzeihen, auch wenn keine Verdienste vorangingen, so ist man dem Beleidiger, wenn er uns früher Gutes getan, mehr als Verzeihung schuldig. Mir gilt beides keineswegs gleich. Ich schätze die Wohltat höher als die Beleidigung. Nicht alle Dankbaren verstehen für eine Wohltat den rechten Dank zu wissen. Auch der ungebildete, rohe, der gemeine Alltagsmensch kann dankbar sein, zumal kurz nach dem Empfange. Aber er weiß nicht, wie viel er schuldet. Der Weise allein versteht, wie hoch jede Sache anzuschlagen ist, denn der Unweise, von dem ich rede, wird auch bei dem besten Willen entweder weniger als er sollte oder zur unrechten Zeit und am unrechten Orte erstatten. Was er schicklich anbringen sollte, schüttet er aus oder wirft es hin. Es ist zum Verwundern, wie gewisse Begriffe durch ihre Ausdrücke so treffend bezeichnet werden. Der alte Sprachgebrauch hat manche Dinge durch die lebendigsten, ihre Bestimmung klar aussprechenden Benennungen angedeutet. So sagen wir ille, illi, gratiam, retulit. Denn refere heißt ultro quod debeas affere. Man sagt nicht gratiam redidit, denn das Wort redere wird gewöhnlich von denen gesagt, welche etwas auf Anfordern oder Widerwillen oder wie sonst immer und durch einen andern zurückgeben. Man sagt auch nicht reposuit beneficium oder solvit. Man fand hier kein Wort passend, das von Geldschulden gebraucht wird. Refere heißt etwas demjenigen, von welchem man es empfangen, wiederbringen. Dieses Wort bedeutet ein freiwilliges Wiederbringen. Retulit sagt man von dem, der sich selbst gemahnt hat. Der Weise wird bei sich selbst alles abwägen, wie viel er empfangen, von wem, wann, wo und wie. Ich behaupte also, niemand als der Weise verstehe es, sich dankbar zu beweisen, gratiam refere, wie auch nur der Weise eine Wohltat zu gewähren weiß. Denn der Weise ist es, der sich mehr des Gebens freut als des Empfangens. Dies rechnet man unter die befremdenden Behauptungen der Stoiker, welche die Griechen Paradoxa nennen, und spricht: Also niemand als der Weise versteht es, sich dankbar zu beweisen? Folglich versteht auch niemand sonst, dem Gläubiger seine Schuld heimzugeben, noch, wenn er etwas gekauft hat, dem Verkäufer den Kaufpreis zu zahlen? Damit man uns dies nicht verüble, so wisse man, dass Epikurus dasselbe sagt. Wenigstens sagt Metrodorus, nur der Weise versteht, dankbar zu sein. Und doch wundert sich eben derselbe, wenn wir sagen, nur der Weise weiß zu lieben, nur der Weise ist ein Freund, Nun ist aber die Erweisung der Dankbarkeit ein Theil der Liebe und Freundschaft. Ja, sie ist noch gewöhnlicher und zeigt sich bey mehreren als die wahre Freundschaft. Wiederum wundert sich derselbe, wenn wir sagen, Treue ist nur bey dem Weisen. Als ob er nicht selbst das Nämliche sagte. Oder glaubst du, man wisse Treue zu beweisen, wenn man nicht versteht, dankbar zu sein? Mögen sie also aufhören, uns in übeln Ruf bringen zu wollen, als werfen wir mit Hirngespinsten um uns. Mögen sie wissen, dass bey dem Weisen die Tugend selbst, bey der Menge nur ihr Schein und Schattenbild zu finden ist. Dank zu erweisen versteht nur der Weise. Auch der Unwissende mag ihn erweisen, wie sich's eben trifft und so gut er's vermag. Es mag ihm mehr die Einsicht als der gute Wille abgehen, denn das Wollen lernt man nicht. Der Weise aber wird alle Umstände unter sich vergleichen. Es wird nach Zeit, Ort und Umständen Größeres oder Wenigeres von ihm geschehen, wiewohl es immer dasselbe ist. Denn oft haben reichliche Summen, womit ein Haus überschüttet ward, nicht so viel ausgerichtet, als 1000 Denarien zu rechter Zeit gegeben. Denn es ist ein großer Unterschied, ob du jemand beschenkst oder unterstützest, ob deine Freigebigkeit ihn rettet oder nur bereichert. Oft ist das, was man gibt, eine Kleinigkeit, aber was daraus hervorgeht, sehr wichtig. Und welchen Unterschied macht es nicht, ob einer aus dem eigenen Geldkasten nimmt, was er gibt oder Wohltaten annimmt, um welche zu erteilen? Um jedoch nicht auf einen genügend untersuchten Gegenstand zurückzukommen, so wird der rechtschaffene Mann bei einer solchen Vergleichung der Wohltat und der Beleidigung zwar völlig gerecht urteilen, allein er wird mehr die Wohltat begünstigen, mehr auf diese Seite sich neigen. Sehr richtig ist aber in solchen Dingen auch die Rücksicht auf die Personen. Du hast mir eine Wohltat hinsichtlich eines Sklaven erwiesen und hast mich beleidigt in der Person meines Vaters. Du hast mir einen Sohn gerettet, aber den Vater genommen. Und so wird der Weise alles nacheinander in Betracht ziehen, worauf es bei einer solchen Abwägung ankommt. Und wenn der Unterschied unbedeutend ist, ihn gar nicht beachten, sondern auch dann gerne verzeihen, wenn der Überschuss der Beleidigung groß ist, wofern es unbeschadet heiliger Pflichten und des Gewissens geschehen kann, das heißt, wenn die ganze Beleidigung nur ihn allein angeht. Im Ganzen ergibt sich, er wird sich bei diesem Tausche leicht behandeln und es gerne geschehen lassen, dass ihm mehr aufgerechnet werde. Ungerne wird er sich des Dankes für eine Wohltat durch Anrechnung einer Beleidigung entbinden. Seine Neigung wird immer darauf gerichtet sein, andern zu Dank sich verpflichtet zu fühlen und diesen zu erweisen. Man ist aber im Irrtum, wenn man Wohltaten lieber annimmt als erweist. Wie man mit leichterem Herzen Schulden zahlt als borgt, so muss auch der, welcher sich von der großen Schuld einer empfangenen Wohltat befreit, um vieles froher sein als der, welcher sich erst verpflichtet. Denn auch hierin irrt der Undankbare sehr, dass er meint, Wohltaten zinsfrei nützen zu können, während er doch einem Gläubiger außer dem Kapital noch Interessen zahlt. auch die schuld der dankbarkeit wächst mit dem verzug und man hat um so mehr zu zahlen je später man zahlt undankbar ist wer eine wohlthat ohne zinsen zurückgiebt also auch hierauf muß rücksicht genommen werden wenn man einnahme und ausgabe vergleicht man muß alles thun was man kann um sich möglichst dankbar zu beweisen denn dies kommt uns selbst zu gute so wie auch das gerechtseyn nicht wie man gewöhnlich glaubt nur andern zu statten kommt sondern noch weit wohlthätiger auf uns selbst zurückwirkt immer nützen wir uns selbst wenn wir andern nützen ich meine damit nicht der welchem du geholfen werde dir wieder helfen den du verteidigt werde ein andermal dich in schutz nehmen weil ein gutes beispiel rückwärts auf den wirkt der es gegeben so wie schlimme beispiele ihren eigenen urhebern schaden und man niemand bemitleidet der beleidigungen erfährt wenn er selbst gelehrt hat daß man sie andern zufügen könne sondern ich meine jede tugend habe ihre belohnung in sich selbst man übt sie nicht um äußern vorteils willen recht getan zu haben ist der lohn der guten tat ich bin dankbar nicht damit der andere durch meinen vorgang aufgemuntert mir desto lieber gutes erweise sondern damit ich tue was an sich das angenehmste und schönste ist ich bin dankbar nicht weil es nützt sondern weil es gut ist um dich davon zu überzeugen so sage ich dir im fall ich mich nicht anders dankbar erweisen könnte als so daß ich undankbar schiene im fall ich eine wohltat nicht anders als durch eine scheinbare beleidigung erwidern könnte so würde ich mit aller seelenruhe den sittlich guten zweck der ungünstigsten beurteilung meiner handlungsweise ungeachtet verfolgen. Ich glaube, man kann die Tugend nicht höher achten, man kann sich ihr nicht mehr zu eigen geben, als wenn man den Ruhm eines rechtschaffenen Mannes aufopfert, um sein gutes Gewissen sich zu bewahren. So kommt, wie ich sagte, deine Dankbarkeit mehr dir als dem andern zu gut. Denn diesem widerfährt das ganz Gewöhnliche und Alltägliche, dass er wieder erhält, was er gegeben hatte, dir das sehr Wichtige aus dem glücklichsten Seelenzustande hervorgehende, dass du dankbar bist. Wenn die Schlechtigkeit unglücklich macht und die Tugend glücklich, Dankbarkeit aber eine Tugend ist, so hast du etwas Gewöhnliches zurückgegeben, etwas Unschätzbares aber gewonnen. Das Bewusstsein der Dankbarkeit, welches nur einem großdenkenden, glücklichen Gemüte zu eigen wird. Von der entgegengesetzten Seelenstimmung ist die höchste Unglückseligkeit unzertrennlich. Kein Undankbarer wird erst unglücklich sein, er ist es schon. Lass uns daher die Undankbarkeit vermeiden, nicht um anderer, sondern um unserer selbst willen. Von jeder Schlechtigkeit geht nur die schwächste und unbedeutendste Wirkung auf andere über. Das Schlimmste, was an ihr ist, dass ich so sage, der Bodensatz, bleibt im Innern zurück und drückt ihren Besitzer, wie unser Attalus zu sagen pflegte, die Bosheit tränkt ihr Gift größtenteils selbst. Das Gift, welches die Schlangen ohne allen Nachtheil für sich selbst in sich tragen, während sie andern damit verderblich werden, ist diesem Gifte nicht ähnlich. Dieses ist am schädlichsten für die, welche es bei sich haben. Der Undankbare plagt sich mit selbstgeschaffenem Verdruß, er ärgert sich über das Empfangene und setzt es herab, weil er es erwidern soll. Beleidigungen aber nimmt er schwer und vergrößert sie. Wer ist aber unglücklicher als ein Mensch, dem die Wohltaten entfallen und nur Beleidigungen haften bleiben? Der Weise dagegen verschönert sich jede empfangene Wohltat, stellt sie sich ins vorteilhafteste Licht und erfreut sich eines beständigen Andenkens an dieselbe. Der Schlechte hat nur ein Vergnügen und dies bloß für den Augenblick, wo er die Wohltat empfängt, während dem Weisen ein langer und ungestörter Genuss bleibt. Denn diesen erfreut nicht das Empfangen, sondern das Empfangen haben. Dies ist unvergänglich und ununterbrochen. Was ihn beleidigte, verachtet er. Er vergisst es nicht aus Unachtsamkeit, sondern weil er will. Er kehrt nicht alles zum Bösen und sucht nicht, wem er Zufälliges zur Last lege. Vielmehr schreibt er wirkliche Verschuldungen der Menschen dem Schicksal zu. Er deutet nicht Worte und Mienen mit Argwohn. Was auch geschieht, mildert er durch die schonendste Auslegung und gedenkt lieber einer Wohltat als einer Beleidigung. Er lässt, so viel er kann, sein Gedächtnis bei dem früheren und besseren verweilen und ändert seine Gesinnung gegen solche, die sich um ihn verdient gemacht, nicht, wenn nicht die spätern Wehetaten um vieles überwiegen und der Unterschied, auch wenn er gerne die Augen dagegen verschlösse, zu auffallend ist. Aber auch in diesem Falle beschränkt er sich darauf, nach der größern Beleidigung so zu sein, wie er vor dem Empfang der Wohltat war. Denn wenn die Beleidigung der Wohltat gleich ist, so bleibt immer etwas von Wohlwollen in seinem Gemüte zurück. Wie ein Angeklagter bei Stimmengleichheit losgesprochen wird und in allen zweifelhaften Fällen die Menschlichkeit für das Mildere sich entscheidet, so wird auch das Gemüt des Weisen, wenn die Verdienste den Beleidigungen gleichkommen, zwar aufhören, in Verpflichtung zu stehen, aber nicht aufhören, in derselben stehen zu wollen. Er wird es machen, wie die, welche ihre Schulden auch nach der Liquidation zahlen. Übrigens kann man nur dann dankbar sein, wenn man jene Dinge alle verachtet, welche den Pöbel außer sich bringen. Wenn du dich dankbar beweisen willst, so musst du dich auch entschließen können, in die Verbannung zu wandern, dein Blut zu vergießen, die Armut dir gefallen zu lassen, musst es geschehen lassen, dass dein guter Name beschmutzt und unwürdigen Nachreden ausgesetzt werde. Die Dankbarkeit kommt nicht so wohlfeil zu stehen. Wir schätzen nichts höher als eine Wohltat, solange wir darum bitten, nichts geringer, sobald wir sie empfangen haben. Du fragst, was es denn sei, dass uns das Empfangene so schnell vergessen lässt? Die Begierde nach Neuem. Wir denken nicht, was wir erhalten haben, sondern was wir erhalten möchten. wir werden von dem rechten abgezogen durch reichthum ehrenstellen macht und anderes was in unserer einbildung kostbar nach seinem wahren gehalt werthlos ist wir wissen die dinge nicht zu schätzen nicht die meinung der menschen sondern die natur haben wir über ihren wert zu befragen sie haben an sich nichts großes wodurch sie unsern sinn an sich ziehen könnten wir bewundern sie bloß aus gewohnheit man preist sie nicht weil sie wünschenswert sind sondern man wünscht sie weil sie gepriesen werden und nachdem der Irrtum Einzelner einen allgemeinen erzeugt, so erzeugt der allgemeine Irrtum denselben wieder bei Einzelnen. Aber wenn wir hierin dem Volke getreulich glauben, so lass uns ihm auch darin glauben, dass nichts löblicher sei als Dankbarkeit. Alle Städte, alle Nationen, auch der Barbarenländer rufen dies laut. Gute und Schlechte sind darin eins. Sonst werden die einen sich das Vergnügen loben, andere der Arbeit den Vorzug geben, diese den Schmerz das größte Übel nennen, jene ihn nicht einmal für ein Übel gelten lassen. Der eine wird den Reichtum zu den höchsten Gütern zählen, der andere behaupten, dass er zum Unheil des Menschengeschlechtes aufgekommen und dass derjenige der Reichste sei, welchem das Glück nichts zu schenken wisse. Bei dieser so großen Verschiedenheit des Urteils werden dir doch alle wie aus einem Munde es bekräftigen, dass man gegen Wohltäter dankbar sein müsse. Hierin allein ist der so uneinige Haufe einstimmig. Und doch vergelten wir nicht selten Wohltaten mit Beleidigungen. Die erste Ursache der Undankbarkeit ist bei manchem, dass es ihm an Vermögen fehlt, hinlänglich dankbar zu sein. So weit ist es gekommen mit dem Wahnsinn der Menschen, dass es höchst gefährlich ist, jemanden große Wohltaten zu erweisen, denn weil er es doch für schimpflich hält, sie nicht zu erwidern, so will er lieber, dass der Mann gar nicht sei, dem er sie erwidern sollte. Er behalte, was er empfangen, ich verlange, ich fordere nichts zurück, nur möge es mir nicht gefährlich sein, ihm genützt zu haben. Kein Hass ist gefährlicher, als der aus der Beschämung hervorgeht, seinem Wohltäter schlecht gedankt zu haben. Ende von 81. Brief.